بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir haben bereits in der letzten Woche damit angefangen, über den Tag der Abrechnung zu reden. Und wir haben bereits gesehen, dass die Abrechnung nach einigen Regeln ablaufen wird, nach einigen Richtlinien. Und zwar, dass an diesem Tag die absolute Gerechtigkeit vorherrschen wird. An diesem Tag wird niemand Unrecht erfahren, niemand. Und an diesem Tag wird es so sein, dass jeder nur das an Last auf sich tragen wird, was er begangen hat. Niemand wird die Last des anderen auf sich tragen müssen, sondern jeder wird für das zur Rechenschaft gezogen werden, was er getan hat. Und nur das vorfinden, was er geleistet hat. Und ein weiterer Punkt war, dass durch die Gnade des Erhabenen Allahs und seiner Barmherzigkeit er jedem Einzelnen das zeigen wird, was er getan hat. Allah subhanahu wa ta'ala hätte auch einfach jeden von Anfang an bestimmen können, sagen, du bist im Höllenfeuer und du bist im Paradies, weil er genau weiß, was jeder Einzelne getan hat. Aber er will es jedem nochmal zeigen, damit keiner eine Ausrede hat und sagt, mir wurde Unrecht getan. Sodass jeder gezeigt bekommt, was er getan hat. Und jeder sein Buch bekommt, wo darin jede einzelne kleine Sache und große Sache geschrieben ist, damit jeder weiß, was er getan hat und warum er jetzt bestraft oder belohnt wird. Das waren einige Punkte, die wir letzte Woche besprochen hatten. Und natürlich auch ein weiterer Punkt war, dass dann die Zeugen gebracht werden. Die Engel werden Zeugnis ablegen, die Propheten, die Gesandten, die Erde wird Zeugnis ablegen und sogar die Körperteile eines jeden von uns. Die Körperteile werden Zeugnis ablegen. Und dann beginnt an diesem Tag die Abrechnung. Und Aisha radiallahu anha, sie überlieferte, so wie es bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, jeder, der am Tag der Auferstehung zur Rechenschaft gezogen wird, wird gepeinigt werden. Jeder, der zur Rechenschaft gezogen wird, am Tag der Auferstehung, der wird auch bestraft werden. Und Aisha radiallahu anha, als sie das hörte, sagte sie zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, o Gesandte Allah, hat Allah etwa nicht gesagt, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Was nun jemanden angeht, dem dann sein Buch in seine Rechte gegeben wird, der wird einer leichten Abrechnung unterzogen. Sie wollte wissen, was damit gemeint ist mit seiner Aussage. Wenn doch Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, dass derjenige, der sein Buch mit seiner Rechten bekommt, eine leichte Abrechnung bekommt und nicht bestraft wird. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, damit gemeint ist die Vorstellung. Also jeder wird dem Erhabenen Allah vorgestellt, jeder. Und es gibt keinen, mit dem die Rechenschaft am Tag der Auferstehung diskutiert wird, ohne dass er zugrunde gehen wird. Und deswegen sollte jeder von uns wissen, dass er am Tag der Auferstehung aufgerufen wird. Und dass er vor seinem Herrn stehen wird. Und für seine Taten zur Rechenschaft gezogen wird. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, so wie es bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, mit einem jeden von euch wird euer Herr am Tag der Auferstehung sprechen, ohne dass zwischen ihm und ihm ein Übersetzer ist. Du wirst direkt mit deinem Herrn sprechen. Es wird keinen Übersetzer geben und kein Übersetzer wird notwendig sein an diesem Tag, sondern dein Herr wird dich aufrufen und mit dir reden. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam weiter, sodann wird er, also der Diener, zu seiner Rechten blicken und nichts anderes sehen als das, was er an Taten vorausgeschickt hat. Und dann wird der Diener zu seinen Linken blicken und nichts anderes sehen als das, was er an Taten vorausgeschickt hat. Das sind die Dinge, die dich jetzt begleiten, deine Taten. Du schaust nach rechts, findest nur deine Taten. Du schaust nach links, siehst nur deine Taten. Und danach wird er nach vorne blicken und nichts anderes sehen als das Höllenfeuer vor seinem Gesicht. Und dann sagte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, so schützt euch vor dem Höllenfeuer und wäre es nur mit einer halben Dattel, die du dann spendest. Schützt euch vor diesem gewaltigen Höllenfeuer an diesem gewaltigen Tag. Und deswegen ist es Tatsache, dass der Erhabene Allah mit jedem von uns sprechen wird. Und versucht dir diesen einen Augenblick vorzustellen. Du stehst da mit der gesamten Menschheit am Versammlungsort. Und dann wird dein Name gerufen. Wo ist der so und so, Sohn des so und so? Du wirst gerufen mit deinem Namen. Und dann stehst du auf. Und gehst durch die Reihen Und siehe, da stehst du vor deinem Herrn, den Haben Allah. Blass, zitternd, nicht wissend, was sein wird. Einer von uns, wenn er hier auf dieser Erde eine Prüfung hat und dann der Tag kommt, wo die Zeugnisse gezeigt werden und die Ergebnisse gezeigt werden, wie ist das Gefühl? Du weißt nicht, hast du bestanden oder bist du durchgefallen? Du bist die ganze Zeit nervös, dein Herz schlägt schneller. Du weißt nicht, hast du bestanden oder bist du durchgefallen? Was ist, wenn dein Name gerufen wird und du zum Erhaben Allah gebracht wirst? Und du jetzt nicht weißt, ob du ins Höllenfeuer kommst oder ins Paradies? Die ewige Glückseligkeit oder das Höllenfeuer, dies Elend. Und dann stehst du vor deinem Herrn und dann wird dir dein Buch gegeben. Und wer von uns weiß schon, ob ihm sein Buch in seine Rechte gegeben wird und er dann zu den Glücklichen gehören wird oder ob sein Buch ihm in seine Linke gegeben wird hinter seinem Rücken. Und du wirst dieses Buch aufschlagen und du wirst jede Sache drin stehen sehen. Sünden, die du vielleicht schon lange vergessen hast, wirst du fortfinden in diesem Buch. Sünden, die du vielleicht verborgen hast, damit keiner es sieht, findest du auf einmal in diesem Buch. Nichts wurde ausgelassen in diesem Buch. Jede einzelne Tat und jede einzelne Aussage, jeder Blick, alles wurde niedergeschrieben in diesem Buch. Und deswegen wird die Trauer an diesem Tag gewaltig sein. Egal, ob es nun die Gewinner oder die Verlierer sind. Die Gewinner werden traurig sein, warum sie nicht mehr getan haben, um noch mehr zu steigen im Paradies, um die höchsten Stufen im Paradies zu erreichen. Und diejenigen, die Verlierer waren und Sünder waren, sie werden traurig sein, warum sie nichts getan haben für diesen Tag. Aber an diesem Tag wird es zwei Gruppen geben. Die eine Gruppe wird es sein, er wird nach vorne gerufen. Wo ist der so und so? Und er wird durch die Reihen gehen und wird dann vor seinem Herrn stehen. Blass vor Angst. Sein Körper zittert. Und dann wird sein Herr ihm sein Buch geben. Aber dieser Diener wird es mit seiner Rechten nehmen. Und er darf hoffen, zu den Gewinnern zu gehören. Ein Buch, was nach außen hin mit rechtschaffenen Taten ist, aber im Innen auch seine Sünden aufgezählt sind. Und dieser Diener schlägt sein Buch auf, weil er wird aufgefordert zu lesen. Iqra' kitabak, sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran. Lies dein Buch. Jeder muss an diesem Tag sein Buch lesen, jeder. Und dieser Diener schlägt sein Buch auf und findet eine Sünde nach der anderen. Und mit jeder Seite, die er blättert, wird seine Angst umso größer. Und er wird umso mehr blasser, weil er sich denkt, er ist verloren. Eine Sünde nach der anderen, die er vergessen hat. Taten, die er begangen hat. Und dann, wenn er den Punkt erreicht hat, wo er mit sich selbst schon abgeschlossen hat, findet er am Schluss von diesem Buch stehen, dass der Erhabene Allah zu ihm sagt, das sind deine Sünden und die habe ich dir heute vergeben. Und dann siehst du auf einmal, wie er sich freut, nachdem er dachte, dass er verloren war. Er freut sich, dass sein Herr ihm all diese Sünden vergeben hat. Und dann blättert er weiter und findet jetzt seine rechtschaffenen Taten. Und jetzt freut er sich umso mehr, weil er weiß jetzt, dass nach diesem Tag er nie wieder leiden wird. Nie wieder. Die Ewigkeit in der Glückseligkeit wartet auf ihn. Und er freut sich jetzt. Und jede rechtschaffene Tat, die er jetzt dort findet, erfreut ihn noch so mehr, umso mehr, weil er weiß, dass er jetzt im Paradies um Stufen steigen wird, mit dem, je mehr er getan hat. Und er freut sich darüber. Und nachdem er sein Buch zu Ende gelesen hat, sagt der Erhabene Allah zu ihm, kehre zurück zu den Leuten, die da stehen. Dann wird er aufgefordert, zurückzugehen zu seinen Freunden, zu seinen Bekannten, von den Leuten, die rechtschaffend waren, von den Leuten des Tauhid. Er wird aufgefordert, zu ihnen zurückzugehen und ihnen davon zu berichten, was sie erwartet, weil sie ja auch rechtschaffend waren. Und er macht sich auf den Weg zurück zu seinen Freunden, zu seinen Bekannten, von denen er weiß, dass sie auch rechtschaffend waren. Und er sagt zu ihnen und haltend sein Buch mit seiner Rechten, hier ist mein Buch, schaut her, hier ist mein Buch. Kommt her und lest mit mir. Kommt her und freut euch mit mir. Ich habe es geschafft, hier ist mein Buch. Und dann schlägt er ihnen sein Buch auf und zeigt ihnen und sagt ihnen, schaut, das ist mein Tauhid. Schaut, das sind meine Gebete. Schaut, das ist mein Fasten. Schaut, das ist mein Pilgerfahrt. Schaut, das war meine gute Behandlung zu meinen Eltern. Schaut, das war die gute Behandlung zu den Nachbarn. Schaut, wie ich die Grenzen Allahs eingehalten habe. Und er freut sich und zeigt es den anderen und sagt zu ihnen, das erwartet euch, wenn ihr gleich vor eurem Herrn steht. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er erwähnte dies im Koran, als er sagte, فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Was nun jemanden angeht, dem dann sein Buch in seine Rechte gegeben wird, der wird sagen, ihr da lest mein Buch. هاؤم اقرءوا كتابيه, er schreit es förmlich aus sich heraus. Schaut, kommt her, liest mit mir mein Buch. Ich habe gewonnen, ich gehöre zu den Gewinnern. هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابيه. Ich glaubte ja, dass ich meiner Abrechnung begegnen werde. Ich habe mich genau auf diesen Tag vorbereitet. Ich wusste, dass diese Begegnung kommen wird. Und deswegen gehöre ich heute auch zu den Gewinnern. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter zu, bezüglich dieser Person. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. So wird er in einem zufriedenen Leben sein, in einem hohen Garten, dessen Pflückobst herabhängt. Esst und trinkt, wird zu ihm gesagt, esst und trinkt, als wohlbekömmlich für euch, das ihr früher in den vergangenen Tagen getan habt. Ist, weil ihr in den Tagen auf dieser Erde so viel getan habt, jetzt genießt die Gärten im Paradies, genießt es. Und dann wird der andere gerufen von der anderen Gruppe. Oh, so und so, wo bist du? Eine Person des Elends, eine Person, der diesen Tag der Begegnung vergessen hat und so getan hat, als gäbe es diesen Tag nicht. Und wenn er erinnert wurde, hat es ihn nicht interessiert, weil er dachte, dieser Tag, es wird noch lange dauern, bis er kommt. Und dann ist er in diesem Zustand gestorben, er wird gerufen in der Menge. Wo ist der so und so, Sohn des so und so? Und auch er macht sich jetzt auf den Weg, durch die Reihen durch, bis er vor seinem Herrn steht. Blass vor Angst, sein Körper zitternd, und dann wird ihm sein Buch gegeben. Aber diesmal wird es ihm in seine Linke gegeben, hinter seinem Rücken, nicht wie der erste. Und er nimmt sein Buch und er weiß schon, was ansteht. Und dann fängt er an, in seinem Buch zu blättern und findet dort eine Sünde nach der anderen. Eine schlimmer wie die andere. Alles, was er getan hat, findet er dort. Nichts Gutes findet er in seinem Buch. Und dann wird zu ihm gesagt werden, wenn er fertig ist, geh zu deinen Leuten, mit denen du zusammen gesündigt hast, die dich auf diesen Weg gebracht haben, geh zurück zu denen und erzähl denen, was du vorgefunden hast und was sie auch gleich erwarten wird. Und dann wird er sich aufmachen zu seinen Freunden, zu den Leuten der Sünde. Und wenn er dann bei ihnen ankommt, wird er zu ihnen sagen, kennt ihr mich nicht? Sie werden sagen, nein, wer bist du? Wir sehen, dass du voller Leid bist, so dunkel geworden bist, wer bist du, wir kennen dich nicht. Er wird sagen, ich bin der so und so, Sohn des so und so. Und das ist mein Buch, was mir gegeben wurde und ich halte es mit meiner Linken fest. Und schaut, was darin steht. Meine Sünden stehen dort. Und das, was mich erwartet, ist das Elend. Das ist auch genau das, was euch erwarten wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, beschreibend diese Situation, diesen Augenblick, وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهِ ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. Was aber jemanden angeht, dem sein Buch in seine Linke gegeben wird, der wird sagen, der erste sagte, kommt her und lies mit mir mein Buch. Aber der hier wird sagen, oh, wäre mir doch mein Buch nicht gegeben worden und wüsste ich nicht, was meine Abrechnung ist. Oh, wäre dies doch nur das Ende meines Lebens, wäre ich doch niemals auferstanden, wäre ich doch schon längst Vergangenheit gewesen. Nicht nützt mir mein Besitz, all das Geld, was ich gesammelt habe, vom Verbotenen, was nützt mir das heute? Nichts. Vernichtet ist meine Machtfülle. Und jetzt kommt die Antwort auf ihn, nehmt ihn. Der Befehl kommt zu den Engeln, dass sie ihn nehmen sollen. Nehmt ihn und fesselt ihn dann. Hierauf setzt ihn dem Höllenbrand aus. Hierauf steckt ihn in eine Kette, deren Länge 70 Ellen ist. Die Engel, wie in einer anderen Überlieferung beschrieben wird, bringen eine Kette, sie ist 70 Ellen lang. Und er wird daran gewickelt und es wird in seinem Mund reingesteckt und aus seinem Inneren, aus seinem Hinterteil wieder rausgeholt, sodass er fest drin gebunden ist. Er pflegte nämlich nicht an Allah, den Allgewaltigen, zu glauben und nicht zur Speisung des Armen anzuhalten, so hat er hier heute keinen warmherzigen Freund und auch keine Speise außer Jauche, die nur diejenigen essen, die Verfehlungen begangen haben. Das ist das, was ihn jetzt erwarten wird. Und deswegen, liebe Geschwister, sollten wir, auch wenn das jetzt nur kurze Beschreibungen sind, von diesem gewaltigen Tag, sollte jeder von uns sich das zu Herzen nehmen. Weil dieser Tag wird zweifellos kommen und du wirst zweifellos zu einem dieser Gruppen gehören. Deswegen derjenige, der sich hier auf dieser Erde selbst zur Rechenschaft zieht, der wird am Tag der Auferstehung eine leichte Abrechnung haben. Weil er sich ja bereits vorher selbst zur Rechenschaft gezogen wird. Immer wenn er was getan hat, hat er nochmal nachgedacht, was war das für eine Tat? War dies in Ordnung gewesen oder nicht? Wenn nein, hat er um Vergebung gebeten. Wenn ja, hat er seinen Herrn darum gebeten, es von ihm anzunehmen. Sodass, wenn er am Tag der Auferstehung vor seinem Herrn steht, weiß, was in seinem Buch steht, weil er sich hier steht, selbst zur Rechenschaft gezogen hat. Aber nur derjenige wird diese Ermahnung begreifen, der mit Herz dabei ist und hinhört. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. Darin ist wahrlich eine Ermahnung für jemanden, der Herz hat oder hinhört, während er geistig anwesend ist. Und nicht derjenige, der es hört, aber sobald er die Türe verlassen hat, hat er wieder alles vergessen. Schon hat er die nächste Sünde geplant. Schon kehrt er zurück wieder in sein Leben. Nein, derjenige wird sich von solchen Worten ermahnen lassen, der mit Herz dabei ist. Der weiß, was ihn erwartet und dementsprechend auch handelt. Deswegen, liebe Geschwister, zieht euch selbst zur Rechenschaft. Zieht euch zur Rechenschaft, bevor ein Tag kommt, wo ihr dann zur Rechenschaft gezogen werdet. So wie es Umar radiallahu anhu gesagt hat, und so wie es bei Ahmed und Tirmidhi verzeichnet ist, er sagte, zieht euch selbst zur Rechenschaft, bevor ihr zur Rechenschaft gezogen werdet. Wiegt eure Taten ab, bevor sie abgewogen werden, denn die Abrechnung im Jenseits wird für denjenigen leichter fallen, der sich selbst auf der Welt zur Rechenschaft gezogen hat, und bereitet euch auf die große Vorführung vor. An jenem Tag wird nichts von euch verborgen bleiben. Die Vorführung vor dem Erhaben Allah, wo dann alles offengelegt wird, alles, was ihr getan habt. Und deswegen sollst du wissen, dass deine Seele, dein Nefs, dein innerliches Ich, das will sündigen. Und es will dich dazu bringen, zu sündigen. Deswegen, derjenige, der sein Nefs mit dem Gehorsam Allahs beschäftigt hat, der ist der Glückliche. Und der sein Nefs nicht mit dem Gehorsam Allahs beschäftigt hat, dessen Nefs wird ihn mit Sünde beschäftigen. Zweifellos, eins von den zwei Sachen. Entweder du beschäftigst dein Nefs mit Gehorsam Allahs, oder dein Nefs beschäftigt dich mit Sünde. Und wenn du dein Nefs nicht mit den Zügeln der Gottesfurcht zügelst, dann wird es dich mit der Falschheit beschäftigen. Du musst dir vorstellen, dein Nefs, deine Seele ist wie ein Kleinkind. Ein Kleinkind, wenn er von seiner Mutter gestillt wird und er nicht abgestillt wird, wird er weiterhin die Brust seiner Mutter haben wollen. Auch wenn er älter ist. Aber ab einem bestimmten Alter gewöhnt die Mutter sein Kind das Stillen ab. Auch wenn er es nicht will. Aber mit der Zeit gewöhnt er sich dran. Und so ist dein Nefs. Du musst ihm das abgewöhnen, die Sünde. Es wird schwer fallen am Anfang. Aber sei dir gewiss, dass dein Nefs irgendwann davon ablässt, wenn du dran bleibst und es mit der Gottesfurcht zügelst und ihr den Gehorsam Allahs zeigst. Und so wird es dann von den Sünden wegkommen. Und ziehe dich jeden Tag und jede Nacht zur Rechenschaft. Egal wie groß oder klein diese Tat auch war. Zieh dich vorher zur Rechenschaft, bevor du diese Tat machst. Und denk drüber nach, warum mache ich das jetzt? Warum will ich das und das sagen? Warum will ich jetzt da und da hinschauen? Und doch danach zieh dich zur Rechenschaft, wenn es eine gute Tat war. War es wirklich für den Erhaben Allah? War es wirklich entsprechend der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Und wenn wir uns die Salaf anschauen, weil wir berufen uns immer auf unsere Salaf, auf unsere Vorfahren, die ersten diese Religion gelebt haben und uns vorgelebt haben. Wenn wir schauen, wie sie waren, dann werden wir feststellen, dass sie sich nicht getäuscht haben mit ihren eigenen Taten, von ihren eigenen Taten. Weil unser einer, sobald er ein bisschen was getan hat, denkt er, er hat jetzt geschafft. Also er ist auf jeden Fall im Paradies. Wenn er Ramadan einen Monat durchgezogen hat, siehst du ihn ein Jahr lang nicht mehr, bis zum nächsten Ramadan. Da glaubt er, so viel getan zu haben, es ist sowieso alles schon angenommen worden, sodass er sich jetzt eine Auszeit gönnen kann. Wenn wir uns die Salaf anschauen, so war sich keiner von ihnen seiner Sache sicher, keiner von ihnen. Jeder hatte von ihnen Angst gehabt, dass er am jüngsten Tag ankommt und nichts von ihm wurde angenommen. Und schaut euch die wahrhaftige Tochter des wahrhaftigen Aisha radiallahu anha an. Diese edle Sahabia, wie sie war und wie sie über sich selbst gedacht hat. Eines Tages kam ein Tabi'i zu ihr und fragte sie über die Religion und über die Bedeutung eines bestimmten Verses, weil sie war eine Gelehrtin gewesen. Und die Tabi'in und die Sahaba haben sie aufgesucht, wenn sie Fragen hatten. Und ein Tabi'i kam zu ihr und sagte zu ihr, ich habe folgenden Vers nicht verstanden, erklär mir den Vers. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Hier auf gaben wir das Buch denjenigen von unseren Dienern, die wir auserwählten, zum Erbe. Mancher von ihnen tut sich selbst Unrecht. Mancher von ihnen zeigt ein gemäßigtes Verhalten. Und mancher von ihnen geht mit den guten Dingen mit Allahs Erlaubnis voran. Wer sind mit diesen Leuten gemeint, diese drei Gruppen? Und Aisha radiallahu anha, die Mutter der Gläubigen, sie sagte, O mein Sohn, was diejenigen angeht, die mit den guten Taten vorausgehen, so sind dies Leute, die mit den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam vorausgeeilt sind und er ihnen das Paradies bescheinigt hat. Und was diejenigen angeht, die ein gemäßigtes Verhalten gezeigt haben, so sind dies Leute, die dem Pfad des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam gefolgt sind und auf diesen Zustand gestorben sind. Der Zustand, der jeder von uns sein Zustand sein sollte, auf dem rechten Weg bleiben, dem Pfad des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Und dann sagte sie, Aisha radiallahu anha, und was diejenigen angeht, die sich selbst Unrecht getan haben, sind diese wie du und ich. Das ist Aisha radiallahu anha, so hat sie sich selbst eingeschätzt. Sie hat sich nicht täuschen lassen davon, dass sie die Tochter von Abu Bakr radiallahu anha ist. Und sie hat sich auch nicht davon täuschen lassen, dass sie die Ehefrau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Sondern sie hatte Angst davor gehabt, dass der Erhabene Allah ihre Tat nicht annimmt. Weil wer gibt dir schon die Garantie dafür? Aber unser einer, sobald er ein bisschen sein Bart wachsen gelassen hat und den rechten Weg eingehalten hat und den wahren Manhaj kennengelernt hat, glaubt er, dass er auf jeden Fall im Paradies ist. Und so verhält er sich auch. Und so fühlt er sich auch. Und zweifelt nicht einen Augenblick daran, dass er vielleicht doch einem anderen dient als den Erhabenen Allah. Indem er vielleicht Augendienerei betreibt. Damit rechnet er gar nicht. Er zieht sich überhaupt nicht mehr zur Rechenschaft, weil er glaubt, jetzt geschützt zu sein vor dem Schirk. Ihm kann das nicht mehr passieren, weil er weiß doch die Definition von Schirk, Definition von Tauhid. Ihm kann es ja nicht mehr passieren. Aber schaut die wahren Salaf, wie sie waren. Und schaut Umar, radiallahu anhu, als er niedergestochen wurde. Umar, radiallahu anhu, dem das Paradies versprochen wurde. Umar, radiallahu anhu, wenn er auf einer Seite der Straße ging und der Satan ihn sah, hat der Satan die Straße gewechselt. Aus Furcht vor ihm. Als er niedergestochen wurde und er in sein Haus gebracht wurde und ihm Milch, Buttermilch gegeben wurde, was er trinken sollte, um zu schauen, wie tief die Wunde ist. Und die Buttermilch kam aus seinem Bauch heraus und sie wussten, die Wunde oder der Stich war so tief, dass er sterben wird. Und dann kamen die Sahaba und die Tabi'in zu ihm und haben ihm mit ihm geredet und ihn gelobt. Und das tat auch Ibn Abbas radiallahu anhu. Er kam zu ihm. Und er lobte ihn für das, was er getan hat. Und als er dann fertig war, Ibn Abbas mit seinen Worten, sagte Umar radiallahu anhu zu ihm, bei Allah, der Getäuschte ist der, den ihr täuscht. Und dann sagte er weiter, ich wünschte mir, ich würde am heutigen Tag diese Welt verlassen, ohne dass etwas für mich oder gegen mich spricht. Ich wünschte, ich würde heute sterben und nichts ist gegen mich und nichts ist für mich. Null. Und dann sagte er weiter, bei Allah, wenn ich Gold so viel wie die ganze Erde besitzen würde, dann hätte ich mir damit vor der Strafe Allahs losgekauft, bevor ich ihn sehe. Weil er wusste, dass er jetzt sterben wird. Er wünschte sich, hätte er so viel Gold, würde er es jetzt noch das spenden und sich loskaufen, weil er Angst hatte, was ihn danach erwartet. Aber unser einer ist jetzt sicher Sache sicher, dass er zu den Gewinnern gehört. Die Salaf hatten Angst gehabt. Und sie haben Allah darum gebeten, ihre Taten anzunehmen. Und sie haben sich selbst zur Rechenschaft gezogen, weil sie wussten, es wird ein Tag kommen, wo sie zur Rechenschaft gezogen werden. Deswegen, barakallahu fekum, müssen wir achtsam sein, so wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dies getan hat. Und er ist unser Vorbild. Und das ist der Gesandte Allah, dem bereits alles vergeben wurde. Und trotzdem war er stets achtsam gewesen. Deswegen ziehe dich stets vor und nach der Tat zur Rechenschaft. Und ziehe dich stets wegen jeder Sünde zur Rechenschaft. Und siehe, dich steht wegen jeder Unachtsamkeit zur Rechenschaft. Und siehe, dich steht für jede verpasste Sache zur Rechenschaft. Möge der Erhabene Allah uns zu denen machen, die stets achtsam sind und sich selbst ehrlich und aufrichtig zur Rechenschaft ziehen und die dann eine leichte Abrechnung erfahren werden. Gewiss, mein Herr ist der Allhörende, der die Bitten erhört. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.